Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Ich hoffe, ihr hattet den Umständen entsprechend ein gutes Wochenende. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und biete euch an, oder wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über welches Thema auch immer, dann könnt ihr das gerne jetzt tun. Wir haben heute wie immer montags eine freie Themennacht, eine offene Talkradio-Show. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Saskia. Und Saskia ist 34 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Saskia. Weswegen rufst du an? Ja, wegen Platzangst. Oh, das habe ich auch. Echt? Ja, das habe ich auch. Können wir uns die Hand geben? Uiuiui, ja, ja. Da leide ich wirklich sehr drunter, vor allem bei Aufzügen. Erzähl bei dir, wie ist es bei dir? Ja. Also bei mir fing es an im 8. Lebensjahr. Ja. Mein Bruder hatte mich in einer Bettdecke eingeschlossen. Was? Im Bettbezug. Ach, im Bettbezug. Mhm. Sehr, sehr perfide. Und hatte die Knöpfe oben zugemacht. Mhm. Und das war für mich voll krass. Und ich habe mit meinen Zähnen, habe ich dieses Betttuch aufgebissen. Mhm. Echt? Das ganze, das Betttuch durchgebissen quasi? Ja, ja, mhm, ja. Und das war für mich sowas von hart, die Dunkelheit da drin, und das war total schlimm für mich. Das war mit 8 Jahren und das war der Auslöser? Ja, das war der Auslöser, ja, denke ich mal, dass das der Auslöser war. Und wie ist das heute? Wie macht sich die Platzangst heute bemerkbar? Erstmal in Aufzügen, da komme ich jetzt gar nicht rein. Dann laufe ich lieber bis zum 17. Stock hoch. So mache ich es auch. Ja. So mache ich es auch. Also ich arbeite beruflich in der Krankenpflege. Mhm. Und wenn ich dann eine Patientin habe, die zum 10. Stock, komme ich zwar schweißgebadet da oben an, aber das interessiert mich nicht. Was ist bei dir denn die Angst, in einen Aufzug zu steigen? Ist es die Angst, abzustürzen mit dem Ding? Oder ist es die Angst, dass der hängen bleibt und man kommt nicht mehr raus? Bei mir ist überwiegend die Angst, dass der abstürzt, überhaupt nicht. Weil dann denke ich, dann bin ich nicht mehr da. Dann merke ich sowieso nichts. Und es ist einfach die Angst, da stundenlang drin hängen zu bleiben. Das Licht geht aus und ich weiß nicht, wen ich da informieren kann, ob überhaupt einer da ist. Und man hört die schlimmsten Geschichten, ne? Dass Leute Stunden, manchmal über Nacht oder noch länger in den Dingern eingeschlossen waren. Die Filme im Fernsehen, wenn ich das sehe, da kriege ich selber Panik. Also dafür nimmst du in Kauf, viele Stockwerke zu gehen. Ja. Ich beiße oft auf die Zähne und fahre dann noch Aufzug, wenn es irgendwie nicht anders geht. Nee. Gar nicht? Also überhaupt nicht. Also auch wenn ich im Krankenhaus liege, wenn ich operiert werden soll und der OP ist unten im Keller, dann laufe ich lieber darunter und lasse mir dann die Spritze geben. Du lässt dich also nicht in dem Bett runterfahren, so wie das eigentlich normal ist? Nein. Und wenn du wieder hoch bist, na gut, dann bist du ja betäubt und dann ist es egal. Ja, wenn ich betäubt, dann merke ich es nicht. Also Aufzüge, was noch? Aufzüge, dann im Auto. Wenn ich mit mehreren Personen im Auto sitze und das ist nur ein Zweitürer. Kannst du nicht hinten sitzen? Kann ich nicht hinten sitzen. Kenn ich auch. Kenn ich auch. Ja, kenn ich auch. Die volle Panik, da hinten drin zu sitzen. Man stellt sich vor, dass man einen Unfall hat und man kommt hinten nicht raus. Beim Viertürer ist es anders. Beim Viertürer ist es anders. Da kann ich selber die Tür aufmachen. Da kann ich aber auch in der Mitte nicht sitzen. Ja. Ah ja. Wo noch? Dann auf öffentlichen Toiletten. Die schließe ich nicht zu, suche mir dann, entweder nehme ich eine Person mit, oder ich suche mir dann eine Person aus, die mir sympathisch ist, und dann sage ich zu dieser Person, bleiben Sie bitte draußen stehen, ich kann die Tür nicht abschließen, weder abschließen noch zumachen. Ach, zumachen kannst du sie auch nicht? Ich kann ich auch nicht zumachen, nein. Also abschließen kann ich noch verstehen, weil man Angst hat, dass das Schloss irgendwie nicht wieder aufgeht. Ja. Ne? Das ist wahrscheinlich die Angst dahinter. Aber warum kannst du sie nicht zumachen? Das verstehe ich nicht. Weil ich Angst habe, dass wenn die Tür zu ist, dass sie klemmt und nicht mehr aufgeht. Das macht aber jede Autobahnfahrt, glaube ich, für dich kompliziert, ne? Ja, richtig. Da muss immer jemand da sein, wie du sagst, oder ein Vertrauter. Ja. Ja. Alleine Autofahren ist kein Problem. Das ist für mich absolut kein Problem. Also, aber wenn, wie gesagt, dann im Zweitürer und ich sitze hinten drin, das kann ich jetzt gar nicht. Nee, ich meine jetzt Autofahrt auf der Autobahn, wenn du mal strullen musst. Das heißt, da muss immer irgendjemand dabei sein. Ja, ja, ja. Wie ist es denn in Flugzeugen? In Flugzeugen geht. Mhm. Also da kann ich zwar auch nicht auf Toilette gehen, dann halte ich das so lange aus. Mhm. Ich kann mich noch an einmal erinnern, wir sind 4 Stunden geflogen, da musste ich 4 Stunden aufhalten, mhm. weil ich da nicht auf Toilette gehen konnte. Mhm. Wobei das ja eigentlich alles absurd ist, ne? Das ist ja, ja nur auch ein geschlossener Raum, das Flugzeug, aus dem ja, man definitiv ja, eine gewisse Zeit nicht rauskommt. Aber da der Raum so groß ist, macht einem das ja, nichts aus. Ne? Richtig, ja. Richtig. Ich bin neulich mal in so einer ganz kleinen Maschine geflogen. Na, Cessna? Da, ja, so ein bisschen größer. Da hatte ich auch Platzangst. Ja, das glaube ich. Da hatte ich auch Angst. Haben, ja, ja. Ich denke mal, dass im Hubschrauber ich da auch Angst haben würde. Mhm. Gibt es noch eine Örtlichkeit, wo du sagst, die meide ja. ich? Ja, ein Tunnel. Tunnel, ja. Ja. Bist du schon mal in Düsseldorf gewesen? Ja. Düsseldorf Richtung Essen, dieser Tunnel, dieser ekelhafte. Ich bin schon durch hunderte von Tunneln in den Alpen gefahren, die, oh, nee. Die endlos sind. Nee. Und das ist für mich auch immer eine arge Überwindung. Das kann ich relativ gut doch noch. Nee, ich nicht. Also, so. Wenn ich durch diesen Tunnel fahre, dann kriege ich einen Anfall. Also du merkst, du hast einen mitfühlenden Gesprächspartner ja. in mir gefunden. Aber ich stehe auch so für mich auf dem Standpunkt, dass ich mich und dass man sich nicht zu sehr in eine solche Angst hineinbegeben sollte, dass man sich dann nicht so reinfallen lassen sollte, sondern dass man auch dagegen angehen sollte. Denn, wie du das jetzt bei dir beschrieben hast, das engt doch dein Alltagsleben eklatant ein. Ne? Jürgen, mittlerweile ist das bei mir das absolute Problem. Ich schränke mein komplettes Leben auf diese Platzangst ein. Mhm. Ja, und da fängt es an, heikel zu werden. Ja, ne? Das ist ja bei mir das Problem, deswegen rufe ich ja an. Mhm. Bei mir ist es einfach so, ich versuche meinen Weg, also mein Weg besteht nur noch darin aus der Platzangst. Ich steigere mich auch nicht da rein. Ich versuche einfach zu sagen, okay, du bildest dir das ab und zu auch vielleicht ein, dass du das nicht kannst. Mhm. Aber mittlerweile ist mein Leben einfach so, dass ich mal die Leute, die ich kennenlerne, erstmal alle ausforsche, ob die was mit der Polizei zu tun haben. Weil ich einfach Angst habe, also überhaupt von der Polizei festgenommen zu werden und dann in dieser engen Gruppe zu sitzen. Aber du könntest doch einen Bekannten haben, der Polizist ist. Dadurch wirst du nicht automatisch in die Zelle eingeschlossen. Nee, aber okay, wenn ich einen Bekannten habe, der Polizist ist, der kann mir dann aber auch nicht helfen, wenn mir irgendwann mal was passiert. Das sind schon Züge, die sehr bedenklich sind, finde ich. Es gibt in der Psychologie, vielleicht hast du das mal gehört, die sogenannte Konfrontationstherapie. Ja. Da werden die Leute, wenn die damit einverstanden sind, gezielt den Situationen ausgesetzt, vor denen sie ungeheure Angst haben. Das heißt, man würde dich in einen Aufzug setzen und man würde ihn künstlich anhalten. Und durch die Konfrontation mit dieser ungeheuren Angst gibt es große Erfolge, dass man die Ängste abbaut. Ich habe manchmal so für mich den Eindruck, dass ich denke, wenn ich Aufzug fahre, blieb er doch mal stecken, damit du das einfach aushalten musst, um es vielleicht dann letztendlich zu überwinden. Aber wenn das bei dir so einschränkend ist für deinen ganzen Alter, würde ich dir aber wirklich dringend empfehlen, was auch immer, das muss ja nicht so ein therapeutischer Ansatz sein, irgendwas Psychologisches zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, du bist 34 Jahre alt, dass sich das immer mehr steigert noch in Zukunft. Ja, das hat sich in den letzten Jahren hat sich das sehr gesteigert. Würde dich gerne mal mit meiner Psychologin verbinden, die Anna. Und die könnte dir vielleicht noch ein paar Methoden sagen, wie man dagegen vorgehen kann. Und dann kannst du für dich ja mal überlegen, ob du dich für einen entscheidest oder ob du mal zu einem Psychologen vielleicht sogar in die Sprechstunde gehst. Ja, das so mit der Konfrontation, wie du das eben sagtest, ne, würde ich persönlich niemals machen. Mhm. Ich pack's einfach nicht. Mhm. Ich habe so dermaßen Angst. Mhm. Nee, dann darf man das auch nicht machen. Das machen auch nur Patienten, die wirklich das auch wollen. Natürlich in Begleitung eines Psychologen, aber da wird niemand zu gezwungen. Dann würde man eine Katastrophe vielleicht anrufen. Ja, eben richtig. Ja. Du legst auf. Mhm. Das heißt, die Anna ruft dich an. Und ich wünsche gutes Gelingen bei dem, was du immer auch anstellen magst. Alles Gute. Jürgen? Ja? Ich wollte noch was sagen. Bitte. Deine Sendung ist wirklich fantastisch. Du hast mir schon mehrere Male geholfen. Obwohl er es nicht weiß, aber vielen Dank. Mehrere Male geholfen. Sehr lieb, bitte, Jürgen, mach weiter so, okay? Ich danke dir von Herzen für das nette Kompliment. Ach, alles Gute. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch jetzt gleich und auch im Laufe der Sendung einige Faxe vorlesen zum Thema USA und Terroranschlag. Das sind Meinungsäußerungen, die man so in den Medien zurzeit, aus welchen Gründen auch immer, nicht hört, die ihr mir aber, meine Zuschauer und meine Zuhörer, zukommen habt lassen, eben auch als Bürger unseres Landes. Und ich möchte die gerne jetzt hier weiterreichen und somit dann auch vorlesen. Nadine, 21 Jahre aus Rostock, schreibt: Hi Domian, ich finde gut, dass du die letzte Woche nicht ausschließlich das Thema Terroranschlag in den USA gemacht hast. Die Leute sagen ja doch immer nur dasselbe. Ich nehme vielen ihre Betroffenheit nicht ab und finde das hysterisch. Würde man auch so viel Mitgefühl aufbringen, wenn das Unglück in einem anderen Land passiert wäre, vielleicht in der dritten Welt? Täglich verhungern 20.000 Kinder. Nur in schönen Sonntagsreden spricht man darüber und niemand stellt Kerzen auf. Auch ich bin erschüttert über das, was in Amerika passiert ist, aber man muss doch alles sehen. Dann schreibt Maria, 39 Jahre aus Baden-Baden: Domian, ich fasse es nicht, wie die Stimmung in den USA von Trauer und Bestürzung umgeschlagen ist in blinden Nationalismus und Hass. So entstehen Pogrome. Ich kann den Ausspruch "Gott schütze Amerika" nicht mehr hören. Gott soll die Welt schützen und nicht nur ein Land. Und Mark, 27 Jahre, aus Olpe, / Berlin, schreibt: Hallo Domian. Ich habe schon seit langem Angst vor diesen martialischen Islamisten, die immer mehr zu werden scheinen in Deutschland. Sagte man bisher was dagegen, gegen sie, galt man gleich als Ausländerfeind. Für meine Person verbitte ich mir das absolut. Ich habe immer Grün oder SPD gewählt. Jetzt bin ich froh, dass diese Leute in Deutschland schärfer beobachtet werden. Von mir aus sollen sie aus unserem Land verschwinden. Und Gott bewahre, dass man denen sogar das Wahlrecht bei uns zugesteht. Soweit die ersten Faxe und die ersten Meinungsäußerungen von euch zu diesem Thema. Wir machen weiter mit Tina. Tina ist 23 Jahre alt und ich begrüße sie ganz herzlich. Ja, hallo. Hallo Tina, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, also ich bin bi und ich habe einen Freund seit 3,5 Jahren und ich habe eine Beziehung mit einer Frau seit 1,5 Jahr, also eine Affäre. Und mein Freund weiß nichts davon, also meine Freundin schon. Und die drängt mich halt jetzt dazu, dass ich meinem Freund das sage, dass ich halt mit ihr was habe, aber ich kann das nicht. Weil erstens meinem Freund zu sagen, dass ich eine lesbische Neigung habe, und zweitens überhaupt zu sagen, dass ich was mit einer anderen Person habe. Mhm. Aber sie rät dir dazu, dass du es machen sollst? Ja. Warum rät sie dir dazu? Ja, diese Geheimnistuerei und Verstecken und halt, wenn sie zu mir kommt und so, ist das immer halt ein Problem. Mhm. Ich weiß nicht, wann er nach Hause kommt, weil ich wohne halt auch mit ihm zusammen. Das ist natürlich auch ein Problem. Mhm. Wir müssen uns meistens bei ihr treffen. Und ja. Ist sie denn eine lesbische Frau oder auch eine bisexuelle? Nee, ist eine lesbische Frau. Sieht sie denn das Verhältnis zwischen euch beiden auch so als Affäre, wie du das für dich siehst? Nein, sie möchte eine feste Beziehung mit mir. Ah ja. Und ich fühle mich mehr zu ihr hingezogen als zu meinem Partner hingezogen. Also vor allem auch in sexueller Hinsicht. Aber wie ist es so in Herzensangelegenheiten, in geistig-seelischer Hinsicht? Wen liebst du mehr? Ja, das weiß ich selbst nicht genau. Weil du gerade Affäre also sagtest. Ich weiß, dass ich meinen Freund liebe, aber sexuell fühle ich mich mehr zu ihr hingezogen. Mhm. Also ich dachte, weil du Affäre benutztest, dass das einfach so eine Sexgeschichte ist. Nein. Also es geht über den Sex schon hinaus. Ja. Auf jeden Fall. Aber der Sex ist was ganz Wichtiges. Ich liebe sie schon irgendwo. Aber ich kann nicht unterscheiden, ob ich sie mehr liebe oder ihn mehr liebe. Mhm. Schläfst du denn mit deinem Freund auch nach wie vor regelmäßig? Weniger. Sehr viel weniger. Was heißt das? Wie oft? Zum Beispiel im Monat? 6-mal, 7-mal. Mhm. Naja. Also es war früher wirklich sehr viel mehr. Mhm. Fällt ihm das auf? Hat er da schon etwas gesagt? Ja, also ich fällt auf, aber... Er denkt eher, dass er hat eine Zeit lang gesagt, dass ich das mit einem anderen Kerl hätte. Mhm. Aber er ist sich sicher, dass ich das nicht habe, weil er mir sehr vertraut, weil ich noch nie irgendwie ihm fremd gegangen bin oder sonst was. Aber er denkt halt, dass mit mir seelisch oder körperlich irgendwas nicht in Ordnung ist, weil ich halt auch zu ihm in diesem halben Jahr mich sehr verändert habe einfach. Mhm. Weil ich auch viel abweisender bin, wenn er mich berührt oder so, weil mir das nicht mehr so gefällt halt. Weil also wenn du ganz frei entscheiden könntest, würdest du überhaupt gar nicht mehr mit ihm schlafen wollen? Nein, das nicht. Also schon, aber nicht so viel. Mhm. Ab und zu mal zwischendurch, aber nicht ab und zu mal halt. Aber nicht so oft. Nicht so oft. Aber gerne oft mit der Freundin. Ja, gerne oft mit ihr. Dennoch muss es für dich, oder überhaupt muss es für dich schon eine sehr starke Gewissensbelastung sein. Ne? Du lebst mit deinem Freund zusammen, musst es alles heimlich machen, hast sexuell auch nicht so die richtige Lust mehr und spielst immer Theater, ne? Musst immer schauspielen. Ja, das ist schwer. Vor allem, ich liebe ihn auch auf jeden Fall, aber das ist das, was es für mich viel schwerer macht, weil ich ihn noch liebe. Mhm. Weil ich will es ihm sagen, aber ich kann es ihm nicht sagen und vor allem, weil ich ihm nicht wehtun will. Mhm. Aber letztendlich tust du ihm ja schon ständig weh, ohne dass er es weiß, ne? Ja. Wie hast du diese Frau eigentlich kennengelernt? In der Diskothek habe ich kennengelernt. Ich bin in Bayern gewesen und da hat sie mich angesprochen. Und ich bin später dann, habe ich sie mit zu mir genommen. Einfach halt nur, nicht weil ich irgendwie irgendwelche Absichten hatte oder so, weil bis dahin, ich wusste noch gar nicht, dass ich irgendwie Neigung in die Richtung habe. Ja, und dann hat sie halt angefangen, mich zu berühren und mich zu küssen. Und das hat mir dann halt gefallen. Ich war auch leicht angetrunken, aber es hat mir halt gefallen und dann haben wir halt Sex gehabt. Und das war dann auch deine erste Erfahrung mit einer Frau? Meine erste Erfahrung mit einer Frau, ja. Und das hat mir sehr gefallen und ich kann nicht mehr weg von ihr. Das große Problem besteht ja nun auch darin, dass die Frau dich sehr liebt, offensichtlich, dass sie mit dir eine Beziehung haben möchte. Ja. Und sie demzufolge zu Recht auch Druck macht und dir sagt, du musst jetzt mal klar Tisch machen, so geht das nicht weiter. Ich möchte nicht immer fünftes Rad am Wagen sein, so ein Gefühl hat sie ja vielleicht im Moment. Was ich auch auf jeden Fall verstehe, dass sie dieses Gefühl hat. Und aber du bist jetzt in ein Dilemma geraten, das immer passiert, wenn man etwas heimlich macht, wenn man lügt. Du hast ja deinen Freund hintergangen, jetzt ist das auch erstmal egal, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Das ist erstmal ein Fakt. Du gehst seit einem halben Jahr deinem Freund, mit dem du 3 Jahre zusammen bist, fremd. Ja. So ist es. Ja. So. Aber ich will ihn auch nicht verlieren. Ja. Aber so ist es nun mal oft im Leben, dass man nicht alles haben kann, was man gerne möchte. Ja, ich weiß. Und eine faire Chance für euch, ich meine jetzt für dich und deinen Freund, kann es nur geben, finde ich, wenn du ehrlich mit der Situation umgehst. Also muss mein Freund sagen. Ja. So, wie du es jetzt machst, bist du ja im Vorteil, weil du ihm ja das vorenthältst. Ja. Eine ganz, ganz wichtige Information. Was meinst du denn, wie er darauf reagiert? Reagiert er da genauso heftig drauf, als wenn du einen Mann hättest? Oder könntest du dir vorstellen? Ich glaube heftiger. Also ich habe absolut keine Ahnung, wie er darauf reagieren würde, aber ich denke mir mal, dass er heftiger darauf reagieren wird. Warum? Weil er einfach auch eine Frau ist, weil er vielleicht auch denkt, dass er irgendwie nicht ausreichend für mich war oder sonst was. Ich weiß nicht. Naja, es könnte schon heftiger sein insofern, weil das ist eine Konkurrentin, gegen die er nichts machen kann, ne? Eine Konkurrenz. Wenn es ein Mann wäre, wäre es auf gleicher Ebene. Aber das, was die Freundin dir gibt, wird er dir nie geben können. Ne? Eben. Und umgekehrt natürlich auch. Ja. Ich glaube, du musst den bitteren Schritt machen, Tina. Zur Klärung der gesamten Situation. Auch deiner Freundin gegenüber und vor allen Dingen auch aus Fairnessgründen deinem Freund. Du sagst, dass du den liebst. Wenn man jemanden liebt, darf man ihn nicht so kolossal betrügen. Du läufst natürlich Gefahr, dass alles kaputt geht. Klar. Es wäre unwahrscheinlich, dass er sagt, okay, du kannst weiter diese Sexbeziehung mit der Frau haben, wir bleiben zusammen. Das mag es auch geben, solche Verhältnisse, aber eher unwahrscheinlich ist es schon. Ja. Der Rat. Ja, bitte. Ist schon klar. Ich muss eigentlich meinem Lebensvater das sagen, aber es ist schwer. Es ist sehr schwer. Weil ich habe schon mal versucht irgendwie, aber dann im letzten Moment habe ich doch noch nichts gesagt, weil es ist schwer. Es ist so eigentlich, Tina, dass jeder Tag, der jetzt vergeht, wird dein Gewissen schwerer und deine Schuld größer, weil du ihn jeden Tag weiter belogen hast. Ja. Und jeder Rat, den man dir jetzt geben kann, ist schwierig für dich. Es gibt keine tolle Lösung, wo alle glücklich sind. Ja, ich weiß, gibt's leider. Nicht. Ja. Meine Meinung. Ja, danke schön. Alles Gute, Tina. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Aische, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo, Aische. Hallo. Ja, ich habe ein Problem mit meinen Eltern. Mhm. Ich bin Türkin. Ja. Und ich habe einen deutschen Freund. Und das seit 2 Jahren. Wie schlimm. Ich ahne schon, was du jetzt sagst. Und die wollen es nicht. Die wollen es nicht. Wie oft ich das hier schon gehört habe. Ja. Auch umgekehrt übrigens. Auch umgekehrt. Ja. Also, ich habe den Schritt gemacht. Ich habe meine Sachen gepackt. Vor knapp 200 Monaten. Mhm. Und bin ich zu meinem Freund gezogen. Zum Freund gezogen. Mhm. Ja. Und die Zeit vorher, hast du das ganz heimlich praktiziert, diese Verbindung? Nein, nicht ganz heimlich. Ich habe dann erstmal meine Mutter erzählt, als wir ein halbes Jahr zusammen waren. Mhm. Und sie wollte das natürlich nicht zu meinem Vater erzählen. Mhm. Dann habe ich ihm das selber erzählt. Da habe ich gesagt, Papa, pass mal auf, ich muss mit dir reden. Mhm. Habe ich gesagt, dass ich einen deutschen Freund habe und dass ich das sehr ernst meine mit ihm. Mhm. Und weil das war das erste Mal, dass ich zu meinem Vater gegangen bin und gesagt habe, pass mal auf, das ist was Ernstes. Mhm. Da hat er gesagt, okay, der soll dann zu mir uns kommen. War er bei uns, mhm. haben sie schön gut geredet, alles war in Ordnung. Mhm. Und als er dann weg war, haben sie mir gesagt, sag ihm, der soll sich nie wieder bei uns blicken lassen. Auch nie anrufen. Warum? Da habe ich den Sohn gefragt, warum? Ja. Ne? Und die meinten so, ja, der ist ein Deutscher, wir sind Türken, das gibt es bei uns nicht. Und was würden die Leute und die Bekannten sagen? Obwohl sie sich, als er bei euch war, gut unterhalten haben. Ja. Und es freundlich war. Ja, die waren alle ganz freundlich und mein mhm. Vater meinte so, mein Vater hat gar nichts auszusetzen bei ihm. Mhm. Aber nur die Tatsache, dass er ein Deutscher ist. Ja. Mhm. Und die, was sagt die Mutter? Meine Mama ist voll dagegen. Ach, die ist noch mehr dagegen. Ich dachte, dass die Mütter eher immer so ein bisschen gefühlvoller sind und... Das habe ich auch im ersten Moment gedacht, weil ich konnte meiner Mutter alles erzählen. Mhm. Und die hetzt dann immer, mein Vater und mein Bruder hat sie immer wegen, also zu mir gehetzt. Da hat sie gesagt, nee, soll sie nicht. Wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe noch eine Schwester und einen Bruder. Sind also die? Wir sind zu dritt. In deinem Alter? Mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich. Mhm. Und meine Schwester ist erst 15. Und der Bruder war auch dagegen wahrscheinlich? Ja, der ist sehr dagegen. Sehr dagegen. Obwohl er 4 Jahre lang deutsche Freundin gehabt hat. Aha, er nimmt sich das also raus. Ja, und meine Mutter war auch dagegen, erste Zeit. Mhm. Und ich habe ihm dann immer einen Schutz genommen. Ich habe gesagt, Mama, mhm. lass ihn. Gab es da irgendwie eine Möglichkeit, überhaupt vernünftig mit deinen Eltern zu reden? Oder hast du dagegen Betonwände angeredet? Ich habe das seit knapp 2 Jahren, also seit knapp 1,5 Jahren, ich habe immer versucht, mit meiner Mutter, mit meinem Vater darüber zu reden. Mhm. Jedes Mal habe ich dann Antwort, nein, das gibt es nicht. Du hast du dann ja doch noch sehr lange zu Hause gewohnt. Wie war die Stimmung zu Hause? Ja, wie war es denn? Wenn ich den Thema aufgemacht habe, war es sehr schlecht. Und wenn ich ruhig war, wenn ich darüber nicht geredet habe, mhm. wenn ich immer das gemacht habe, was sie von mir erwartet haben oder was sie von mir wollten, war es wunderbar. Haben sie dir denn auch verboten, dich mit ihm zu treffen? Ja. Aber du hast es dann trotzdem gemacht. Ja, und ich durfte auch einen Tag lang nicht rausgehen, mhm. als es dann rauskam. Und dann haben sie gesagt, ich darf nur mit meiner Schwester rausgehen. Und meine Schwester war dann immer so lieb, obwohl sie erst 14, 15 war, hat sie gesagt, okay, lass uns mal zu ihm gehen, triff dich wenigstens mit ihm. Mhm. Also ihr beiden Schwestern haltet schon da zusammen, obwohl sie so jung ist. Ja. So, jetzt bist du ausgezogen, vor einem halben Jahr, sagst du. Ja. Das ist ja ein... Vor 2,5 Monaten. Vor 2,5 Monaten, genau. Ja. Das ist ja nun ein gravierender Schritt, das zu tun und auch in einer türkischen Familie. So ein, das ist ja eine klare Grenze, die du da gesetzt hast. Ne? Du hast ja, bestehst ja jetzt auf dein eigenes Leben. Wie ist denn das Verhältnis jetzt zu deiner Familie? Das Verhältnis, also die wollen, dass ich nach Hause gehe, aber das will ich nicht. Ich meine, also wenn ich jetzt nach Hause gehe, wird sich gar nichts ändern. Die haben erstmal zu meiner Freundin, zu Bekannten gesagt, ich soll dann nur nach Hause gehen. Wir würden es alles erlauben und, weil die das auch einmal mit mir gemacht haben. Da bin ich zu meiner Tante gegangen, weil ich auch die Schnauze voll gehabt habe. Mhm. Ich war monatelang da und die haben mir gesagt, okay, komm nach Hause, wir sagen ja. Ich bin nach Hause gegangen, haben sie gesagt, nee, gibt es nicht. Dann haben sie mich zu Hause eingesperrt. Also falsche Versprechung. Ja. Und dann eingesperrt, und du bist eine Frau, wir wollen das nochmal sagen, von 23 Jahren. Ja. Du bist kein kleines Mädchen mehr. Ja, aber die akzeptieren das halt nicht. Hast du Angst auch? Wirst du bedroht von der Familie? Also ich habe letztens einen Anruf bekommen, ich gehe eigentlich nicht so gerne ans Telefon, muss ich ehrlich sagen jetzt, weil ich Angst habe, dass sie dann ständig irgendwas machen. Dann dachte ich, dass es mein Freund ist, bin ich rangegangen war mein Vater. Mhm. Er meinte, ich soll nach Hause gehen, ich soll ihn nicht blamieren. Mhm. Ich soll in guten Hause gehen. Mhm. Er könnte es auch andersrum versuchen, mit Gewalt. Aha. Und da habe ich einfach aufgelegt. Ich weiß aber, dass ich nichts machen kann. Ich habe auch zu meinem Freund gesagt, wenn ich hier hinkomme, zu ihm nach Hause, dann werde ich knallhart die Polizei anrufen. Und du hast nicht Angst, dass dein Bruder vielleicht irgendwelche Leute organisiert, die auch deinem Freund etwas antun könnten oder dich mit Gewalt nach Hause... Das kann er nicht, der ist im Gefängnis. Der Freund ist im Gefängnis? Ja, der ist im Gefängnis. Wie, jetzt seit neuestem? Nee, seit knapp anderthalb Jahren. Ach, aber du hast gerade gesagt, du bist zu deinem Freund gezogen. Ja. Wie ist das möglich? Du wohnst ja nicht Nein, im Gefängnis. Nein, mein Bruder ist im Gefängnis. Ach, dein Bruder ist im Gefängnis? Ach so. Ja. Das wäre jetzt missverständlich. Ich dachte, der Freund wäre im Gefängnis. Nein, mein Freund nicht, Gottes Willen. Nein, ja. Mein Bruder, deswegen kann er ja nichts machen. Gut, aber irgendwelche anderen Verwandten, da hast du nicht so... Also Angst um Leib und Leben hast du direkt nicht. Nein, außerdem, die würden auch nicht erste Stelle an mich denken, weil meine Eltern zeigen sich ja so, also von außen so ganz lieb und nett. Mhm. Und wenn es dann zu mir kommt... böse Blicke. Mhm. Und den Schritt habe ich auch gemacht, weil mir ging es auch gesundheitlich nicht gut. Mhm. Ich habe Osteoporose und das habe ich seit auch vor 8 Monaten erfahren. Mhm. Erklärst du nochmal, was für eine Krankheit das ist? Ah, das ist Knochenschmelzen. Das ist eine schlimme und schwere Krankheit. Ja. Ja. Es hängt auch mit Psycho ab. Also sagen wir mal, wenn ich gute Laune habe, wenn ich gut gelaunt bin und wenn es mir sehr, sehr gut geht, habe ich keine Schmerzen. Mhm. Aber wenn ich schlecht drauf bin, dann habe ich Schmerzen. Ich kann nicht sitzen, ich kann nicht liegen. Ich kann einfach nichts machen. Dann muss ich zum Arzt und kriege ich meine Morphinspritzen. Sag mal, Aisha, ist das ja eigentlich der Bruch mit deiner Familie. Und jedem von uns ist die Familie wichtig. Und ich weiß, dass in türkischen Familien die Tradition ja noch stärker ist, was die familiäre Bindung anbelangt. Ja. Blutet dir nicht das Herz, dass die Familie jetzt irgendwie weg ist für dich? Oh, das tut mir sehr, sehr weh. Aber ich meine, also ich kann ja auch nicht lebenlang... das durchzupfen, was ich in diesen letzten 2 Jahren durchgemacht habe. Aber ich finde ja auch immer so schlimm, wenn ich diese Geschichten höre, dass die Eltern, jetzt die türkischen Eltern, die ja nur auch ihre Kinder über alles lieben, dass sie so hart mit den Kindern umgehen und sogar in Kauf nehmen, dass die Kinder weg sind. Verstehe, kannst du mir als Deutschen oder uns als Deutschen das verständlich machen? Kann ich nicht, weil ich das selber nicht verstehe. Weil ich das ja halt nicht gesehen habe, von klein auf. Weil ich habe Liebe bekommen, ich durfte alles machen und als ich dann um meinen Freund ging, nein. Also es war ein gutes, inniges Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern vorher? Ja, war sehr gut. Wie ist denn das jetzt so mit anderen türkischen Freunden oder Freundinnen? Machen die auch einen Bogen um dich herum? Nee, also meine Freundinnen, die stehen alle zu mir. Auch türkische Freunde oder türkisch-dämmische Freundinnen? Ja. Also dann wäre aus deiner Familie höchstens, wenn sie älter wird, deine Schwester, wo du denkst, da kann ein Kontakt weiter bestehen? Ja. Also den Kontakt bleibt so oder so mit meiner Schwester, egal was meine Eltern sagen. Hast du denn die Hoffnung, dass vielleicht so im Laufe der Jahre die Eltern vielleicht auch weicher werden, ich sage jetzt auch mal weiser werden und vielleicht doch auf dich eingehen? Vielleicht irgendwann, aber ich sag mal so, wenn es zu spät ist, dann hilft es auch nicht so. Die Wunden, die heilen nicht so schnell. Würdest du den Schritt, den du jetzt gemacht hast, der ja auch sehr mutig ist, würdest du den jedem türkischstämmigen Mädchen empfehlen, welches in ähnlicher Situation ist, wie du es warst? Ja, vielleicht, teils. Ich meine, man muss auch denjenigen wirklich sehr gut kennen. Wenn ich meinen Freund nicht sehr gut gekannt habe oder wenn ich ihm das nicht vertraut hätte, würde ich das auch nicht machen. Weil man muss sich auch ganz sicher sein. Man hinterlässt alles, was man bis jetzt gehabt hat. Man fängt dann halt ein neues Leben an. Ja, das glaube ich auch. Das ist ein ganz radikaler Einschnitt in deine Biografie. Ja. Ne? Und deswegen, wenn man wirklich sich hundertprozentig sicher ist, soll man es machen. Weil ich sag mal, man lebt nur einmal. Und gegen Liebe kann man nichts machen. Ja. Und das ist schön gesagt, ja. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich diese Gefühle habe, dass ich ernst an Zukunft denke, an Familie. Und ich habe den Mensch gefunden. Mir ist es egal, ob es ein Türke, Deutsche, Jugoslawe, Italiener ist. Hauptsache, der ist ein Mensch. Mit ihm kann ich sehr gut klarkommen. Der hat einen guten Charakter, das reicht mir vollkommen. Wollen wir hoffen, dass spätestens, wenn ein Enkelkind da ist, dass deine Eltern ein weiches Herz bekommen? Ja, das denke ich auch. Spätestens aber dann. Aber ich habe auch schon Geschichten gehört, dass es selbst dann nicht der Fall ist. Auf jeden Fall habe ich Respekt, hohen Respekt für deine Entscheidung und Achtung davor und finde es sehr gut und wünsche dir für deine weitere Zukunft wirklich alles Liebe und alles Gute, Aisha. Ja, danke. Alles Gute und schöne Grüße an deinen Freund. Ja, mach ich. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Das nächste Fax zum aktuellen politischen Thema kommt von Benjamin. Und Benjamin schreibt: Lieber Domian, ich bin 21 Jahre alt und habe so eine politische Stimmung natürlich noch nie erlebt. Ich war immer sehr liberal eingestellt und modern. Jetzt aber bin ich für die Todesstrafe. Solchen Terroristen darf man nicht mit zu viel Menschlichkeit begegnen. Wenn man ihre Schuld nachweisen kann, sollte man sie töten. Claudia, 42 Jahre alt, aus Hannover. Lieber Domian, ich trauere mit den Hinterbliebenen des Terroranschlages in den USA. Es ist ein großes Unglück und eine große Katastrophe. Aber denkt man in Amerika auch mal darüber nach, wie viel Leid die USA selbst in den letzten Jahrzehnten verursacht haben? Zum Beispiel den Atombombenabwurf, die entsetzlichen Napalmbomben auf Vietnam oder an die vielen unschuldigen Opfer beim Irakkrieg oder auch daran, dass die USA immer wieder schlimme Terrorregime unterstützt haben, wenn es der eigenen Machtpolitik nutzte. Und noch eine Meinungsäußerung von Sven, 26 Jahre alt, aus Hildesheim. Der schreibt: Hi Domian, ich bin so entsetzt über alles, dass ich mich für einen militärischen Einsatz sofort freiwillig melden würde. Ich will die USA und mein Land, also Deutschland, unterstützen, dass solche islamistischen Fanatiker vernichtet werden. Sie zerstören das Glück meiner Zukunft, nämlich Demokratie und Freiheit. Wir haben 1.32 Uhr und 9 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32 und 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 live unter WDR Fernsehen. Mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht und das bedeutet, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, das, was euch bewegt, was euch interessiert. Den Themen sind keine Grenzen gesetzt, das wisst ihr ja, wenn ihr die Sendung schon öfter gesehen habt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir wieder eine Themensendung, das heißt, die ganze Sendung steht unter einem Thema. Und das Thema morgen heißt: Das dürfen meine Kinder niemals wissen. Das ist das Thema morgen. Das dürfen meine Kinder niemals wissen. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Bianca und Bianca ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Bianca, um was geht's? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich gehe auf den Strich, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Seit wann schon? Unregelmäßig seit 4 Jahren. Wieso kannst du deinen Lebensunterhalt nicht mit einem, ich sag es mal, normaleren Beruf finanzieren? Ich bin nicht sehr schlank und in der Gastronomie wird halt ein bestimmtes Bild verlangt und das stelle ich einfach nicht dar. Ich bin nicht die Person, die sie gerne da haben möchten. Nun gibt es ja auf der Welt nicht nur die Gastronomie, um Geld zu verdienen. Nee, das ist richtig, das ist wahr, aber ich bin halt mit diesem Beruf, den ich jetzt gelernt habe, eigentlich verwachsen. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann mich auch körperlich nicht so bewegen, dass ich jetzt irgendwelche Putzarbeiten, also Reinigungsarbeiten machen könnte. Also du redest jetzt von dem Beruf der Prostituierten. Das macht dir viel Spaß. Nein, der nicht. Der nicht? Was für einen Beruf hast du denn gelernt? Hauswirtschafterin. Und wie, sag doch mal dein Gewicht, wie viel wiegst du? 150 Kilo. 150 Kilo. Bei einer Größe von? 1,68. Das ist natürlich viel. Bei 1,68. Seit 4 Jahren als Prostituierte. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich in dieses Milieu hineinbegeben hast? Ich hatte damals einen Haufen Schulden. Mhm. hatte noch gelernt und kam nicht schnell genug an Geld und mir drohte die Zwangseinweisung ins Gefängnis. Um wie viel Schulden handelte es sich denn? 2000 Mark. 2000 Mark, das ist ja nun nicht so sehr viel. Da, nee, da die Zwangseinweisung ins Gefängnis wegen 2000 Mark? Ja, für 2 Wochen. Aha. Und dann kamst du auf die Idee, ich könnte es ja eigentlich anders machen? Genau, ich bin dann über die Dating-Bands, da war ich schon längere Zeit drauf, bin ich dann irgendwie, weil mich mal einer angesprochen hat, habe ich das dann einfach mal ausprobiert. Mhm. Und habe dann halt gemerkt, ja, jetzt kommst du an dein Geld. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und danach fing ich an, mir die Arme aufzuschneiden, weil ich mit diesem Druck da überhaupt nicht klar kam. Ich habe mir also die Arme aufgeschnitten, ich habe Tabletten genommen und ich habe Unmengen von Alkohol in mir genommen, zu mir genommen, nur um diesen ganzen Druck, den ich hatte, loszuwerden. Ich bin da einfach nicht mehr klargekommen. War das schon so, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, als du angefangen hattest, als Prostituierte zu arbeiten oder vorher? Das fing kurz danach an. Dann kam ich nicht mehr mit zurecht und bin in ein Loch gefallen. Achso, also du hast als Prostituierte gearbeitet und hast angefangen, auch dir die Arme aufzuschneiden. Das ist richtig. Ja, wie sieht denn das heute aus nach 4 Jahren? Trinkst du, machst du, zerstörst du dich selbst immer noch oder verletzt du dich selbst? Es hat wieder angefangen, ja. Mhm. Wie oft arbeitest du oder wie viel freier hast du in der Woche? In der Woche, sagen wir mal 1, 2. Das ist nur, dass ich wirklich sagen kann, ich kann meine Miete bezahlen und ich kann mein Essen bezahlen. Ah, also du wirst da keine großen Reichtümer mit? Nein, auf keinen Fall. Kein Luxus, sondern du machst das nur, um so eben über die Runden zu kommen. Das ist richtig, weil ich hatte so familiär keine Unterstützung erwarten, weil meine familiäre Verhältnisse sehr schlecht sind. Ich wurde irgendwie von meiner Mutter geschlagen und kann da also auch keinen Rückhalt erwarten. Und kann denen natürlich auch nicht schlecht sagen, dass ich mit Männern ins Bett gehe, um was zu essen zu haben zu Hause. Das ist dann auch nicht viel Geld, was du im Monat verdienst, so? Nee, das ist nicht viel. Wie viel denn ungefähr? Das sind circa zwischen 600 und 800 Mark. Mhm. Nun bist du eine sehr korpulente Frau von 150 Kilo, wie du sagst, bei einer Größe von 1,68. Da bedienst du so ein ganz bestimmtes Segment in dem Prostitutionsbereich, ne? Also Männer, die auf sehr dicke Frauen stehen und auf den Sex mit denen. Das ist wahr. Wie kommst du an diese Männer heran? Über diese Dating-Lines. Manche mit manchen habe ich noch Kontakt, die melden sich dann zwischendurch. Und die kommen dann zu... Und die Nein, man trifft sich, weil da, wo ich wohne, würde das zu sehr auffallen in dem Dorf. Mhm. Was denken denn die Leute in dem Dorf, was du eigentlich machst? Die wissen nur, dass ich arbeitslos bin. Achso, die denken, dass du nichts machst und Arbeitslosengeld bekommst. Genau. Mhm. Das heißt, du fährst dann irgendwo hin, triffst dich mit denen. Wie ist dein Empfinden jeweils, wenn du mit diesen Männern dann zusammen bist? Ich habe vorher schon, muss ich schon, im Endeffekt trinke ich schon was. Mhm. Weil ich das eigentlich nüchtern gar nicht ertragen kann. Mhm. Dann fahre ich da hin, dann fabriziere ich diese Materie halt und ich finde nur Ekel. Mich ekelt das an, wenn ich manche Männer da sehe, wird mir schlecht. Also mir wird auch hinterher immer übel und ich muss dann brechen und komme nicht mehr zurecht. Gibt es einen Menschen in deinem Leben, mit dem du darüber reden kannst? Nein. Das hast du in diesen ganzen 4 Jahren alles für dich behalten? Ja. Alles für dich in dich hineingefressen quasi? Ja. Ich hatte 2 Selbstmordversuche hinter mir, sind aber nie geoutet worden vom Krankenhaus. Mhm. Habe ich natürlich auch nicht zugegeben. Was hat dich bewogen, Bianca heute Abend hier anzurufen, es mir zu erzählen und somit auch ganz vielen Leuten letztendlich kundzutun? Vielleicht einfach mal einen Schritt zu tun und zu sagen, dass ich was dagegen mache, dass ich zumindest erstmal von dieser Schnitzerei loskomme, um erstmal überhaupt wieder stabil zu werden, weil ich fühle mich momentan nicht stabil, ich bin nicht stabil. Hast du die Sorge oder die Vermutung gar, dass du schon eine Alkoholikerin geworden bist in den Jahren? Nee, das nicht, weil es war zwischendurch, hat sich das ja auch wieder gelegt gehabt, weil wurde ich auch mal wieder Ruhe. Ich habe mir ja nicht durchgehend die Arme aufgeschnitten. Es fing jetzt aber von einem Jahr fing das langsam wieder an alles. Dass die Wunden wieder tiefer wurden, dass ich dann wieder ab und zu getrunken habe, dass Medikamente im Spiel waren. Also ich habe das jetzt so richtig verstanden, dass Es gibt ja nun Mädels, die als Huren arbeiten, die sagen, das ist mein Job, das mache ich sogar gerne, ich kann das für mich trennen und das ist so, als würden andere Leute Friseurinnen sein oder Verkäuferinnen oder sowas. Für dich ist es ganz anders, für dich ist es nur Horror, Belastung und Ekel. Ist das richtig? Ja. Erklär mir dann mal bitte, Bianca, dass du in diesen 4 Jahren, das ist ja schon eine sehr lange Zeit, nicht versucht hast, irgendwie davon wegzukommen. Dass du versucht hast, wenn du auch keinen Job bekommst, zumindest nur von Sozialhilfe zu leben. Oder irgendeinen Job gibt es ja, es gibt ja auch für dicke Leute Jobs, wo du im Sitzen irgendwas machen könntest. Oder wie kommt das, dass du noch keine Anstrengungen unternommen hast? Weiß ich nicht. Kein Mut, kein Ansporn. Steht ja keiner hinter mir. Mhm. Ich habe ja partout keinen Halt. Mhm. Und ich bin so ein Mensch, ich brauche jemanden hinter mir. Ich brauche zumindest einen Halt. Mhm. Und ich habe keinen Halt. Ich kriege familiär keinen Halt. Ich kriege aus meinem Freundeskreis, der nicht sehr groß ist, auch keinen Halt. Was machst du denn überhaupt so dann den ganzen Tag über in deinem kleinen Dorf, in deiner Wohnung? Was machst du? Wie lebst du? Im Endeffekt nicht viel. Ich gehe raus, ich gehe einkaufen, betreue meinen behinderten Bruder, wenn der kommt, ja, und... Wohnen denn deine Eltern oder die Familie auch in dem Dorf? Ja. Aber du hast eine eigene Wohnung dort? Das ist wahr, ja. Das ist wahr, warum bist du so dick? Ist das krankheitsmäßig bedingt oder isst du aus Frust auch so viel? Frustesser. Warst du früher auch schon so dick? Also ich war schon immer. Von Kind an her. Dann hatte ich mal wieder 50 Kilo abgenommen und dann wieder 60 drauf. Aber bist du jetzt in den letzten Jahren, seitdem du als Prostituierte arbeitest, noch viel extrem dicker geworden? Hast du schlimmer. Gelebt? Bitte? Schlimmer geworden. Viel schlimmer geworden. Wesentlich schlimmer geworden, ja. Weil ich will alles nur irgendwie reinstopfen, alles das, was ich erlebt habe, diesen Ekel. Ich esse dann, ich habe eigentlich nur Ekel. Ne? Auch wenn ich esse, ich stelle mir da immer was vor. Also Bianca, ich sehe diesen Schritt, dass du hier angerufen hast, auch so ähnlich wie du es gerade selbst formuliert hast, gesagt hast, als wirklich ersten Schritt, radikal, aber wirklich radikal dein Leben zu verändern, sofort die Notbremse zu ziehen, ohne Einschränkung Stopp zu sagen, so geht es nicht weiter. Du ruinierst dein Leben, das hast du die 4 Jahre lang ruiniert, deine Gesundheit, du ruinierst deine Psyche, es ist alles kaputt, es ist alles krank im Moment und alles ist nicht im Lot, so wie es sein sollte. Du musst ohne Einschränkung ganz schnell etwas unternehmen, dass du davon wegkommst. Und das kannst du nicht alleine. Ich bin davon überzeugt, wie du dich gerade geschildert hast, deine Lebenssituation, dass du das nicht alleine schaffst. Dass du da ganz guten Beistand brauchst und richtig guten psychologischen Beistand. Dass auch zum Beispiel die Problematik des Übergewichtes in den Griff bekommt. Du musst dich in eine therapeutische Betreuung begeben, Bianca. Aber davor habe ich Angst. Warum hast du davor Angst? Weil ich bisher nie was irgendwas Gutes gehört habe darüber. Ich habe also partout nur Angst, dass ich ausgelacht werde, dass man mich, weiß ich nicht. So, habe ich dich ausgelacht jetzt gerade? Nein. So, und genauso wird es jeder Therapeut machen, mit dem du dich zusammensetzt. Das sind wie Ärzte. Ärzte lachen Leute auch nicht aus, wenn sie sich das Bein gebrochen haben oder wenn sie krank werden, wenn sie Masern haben oder irgendwas. Kein Mensch lacht dich aus. Du hast Angst davor, aber was hast du zu verlieren, Bianca? Gar nichts. Dir geht es so beschissen zurzeit. Beschissener geht's ja schon gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur fertig. Ich weiß nicht, wie ich das packe. Eben. Ich weiß nicht, ich habe einfach nur Angst. Ja. Und wenn du dich für einen Schritt entscheiden solltest, für einen weiteren Schritt, dass du in eine therapeutische Betreuung gehst, kannst du letztendlich nur daraus Gewinn ziehen, Bianca. Und selbst wenn es nichts ist, kannst du für dich zumindest sagen, ich habe diesen Weg versucht. Persönlich Schaden wird dir das überhaupt nicht. Das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass dein ganzes Leben nur finster ist und traurig letztendlich. Ja. Dass es da nichts Schönes gibt, kein Glück, keine Hoffnung. Nicht mal ein Licht, irgendwas. Es ist alles nur finster und du denkst vielleicht schon mit Angst immer an den nächsten Termin, wo du dich mit einem Mann treffen musst. Ja, es ist doch kein Lachen mehr da. Also das ist alles nur noch, weiß ich nicht. Ich lache kaum noch, also es fällt auf, aber ist alles weg irgendwie. Du hast natürlich auch keine Beziehung zu einem, also keine wirkliche Beziehung zu einem Mann gehabt die letzten Jahre? Nein, ich bin jetzt mit einer Frau liiert. Du bist mit einer Frau liiert? Ja. Aber die weiß nichts von deinem zweiten Leben? Nein, weil das ist noch sehr frisch. Mhm. Die weiß davon überhaupt nichts und trennt auch 100 Kilometer. Mhm. Bist du denn, weiß davon nichts. Bist du denn verliebt in diese Frau? Ja. Sehr verliebt? Ziemlich. So. Noch ein Grund, ein gravierender Grund mehr, dass du was machen musst. Nämlich für diese Frau und für die Liebe. Und das ist ja ein Geschenk quasi, dass du jetzt einen Menschen gefunden hast, in den du dich verliebt hast. Weil das kann dir natürlich auch sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen, jetzt die Kraft zu bekommen für alles, was vor dir liegt. So, Bianca, das hast du meine Meinung gehört. Ja. Raus aus der ganzen Scheiße und jetzt das Leben selbst in die Hand nehmen. Zum Therapeuten. Für dich und für euch und für eure neue Liebe. Und wie man das alles macht, ich weiß, das ist alles kompliziert. Das wird dir jetzt meine Psychologin erklären, die Anna. Okay? Okay, ja. Das Gespräch kannst du ja auf jeden Fall führen, da hast du ja gar nichts zu verlieren. Du legst auf und Anna ruft dich an und alles weitere klärt ihr beiden. Okay. Okay? Alles Gute noch. Alles Gute dir auch und alles Danke. Liebe. Tschüss. Holger, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo Holger, guten Morgen. Ja, ich habe mal so ein Erlebnis gehabt mit Kartenlegerin und muss leider feststellen, dass auch viel eingetroffen ist, was die mir so erzählt hat. Mhm. Was erst so, als, sag mal, als Spaß war, wo man sagt, ja, lass mir mal einen erzählen hier von ihr. Mhm. Ja, das habe ich mal gemacht und musste wirklich feststellen, dass beim ersten Mal also alles eingetroffen ist. Was hat sie denn vorher gesagt? Ja, angefangen ist, wie gesagt, dass Nachbarin sterben wird, dass mein Vater ins Krankenhaus kommt, dass er zur Kur geht, dass ich mich von meiner Freundin trennen werde. Sie hat genau geschildert, wie das passieren wird. Und ich habe ihr auch soweit eigentlich nichts reingeschmissen, sodass sie da was mitmachen konnte, so von wegen irgendwelche Themen, sodass sie raushören könnte, aha, so und so ist das. Ich habe sie einfach nur erzählen lassen. Kann es sein, dass man sich von seiner Partnerin dann auch so trennt, weil die Wahrsagerin das genauso vorhergesagt hat? Nee, das glaube ich nicht. Weil wir haben da eigentlich auch soweit nicht mehr drüber nachgedacht. Wir haben es eigentlich nur laufen lassen. Also wir haben uns nicht jetzt das Leben umgestellt von wegen so, jetzt das hat sie jetzt gesagt, das muss jetzt so passieren. Sondern es ist einfach so passiert. Ich sag mal, es kam immer dichter so, dass jetzt auch meine Freundin einen neuen Job hat. Wie viel Zeit lag denn zwischen der Prophezeiung und dann dem Ende auch eurer Beziehung? Recht schnell eigentlich. Die sagte eigentlich, es könnte bis 2 Jahre dauern, aber es ging alles ziemlich schnell. Also sie mal da war, dann bei den Nachbarn ist gleich einen Monat später gestorben. Das ging eigentlich so fast monatsweise. Mhm. Und das war sehr erschreckend. Gut, das mit meiner Freundin, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber so wie sie es mir erzählt, ist es auch eingetroffen. Aber ich meine, das mit der Nachbarin ist ja schon sehr erschreckend. Ja, ja, das ist nicht nur irgendwie, dass sie es erzählt, dass es auf jeden passt, ne? Sodass man sagen könnte, das passt jetzt auf, was ich war, Schmitz, Meier, was ich nicht. Also es ist einfach direkt für mich zugeschnitten gewesen. Ich meine mit der Nachbarin insofern erschreckend, weil die Person, gehe ich mal von aus, so direkt mit dir nichts zu tun hat. Ja, die ist keine, jetzt soll ich Nachbarin. Ja gut, es gab keine enge emotionale Bindung zu der Person. Zur Nachbarin? Ja. Oh doch, ich meine, die kennt mich von klein auf. Ach so, ja. Ach so. Naja, so, und das ist dann schon ziemlich heftig, wenn man das sieht. Wie hat sie dir das denn vorhergesagt? Hat sie Karten gelegt? Hat sie dir in die Hände geguckt? Oder nee, sie hat jetzt richtig Karten gelegt. Ne? Du musst da wie so mehrmals mischen, dann Haufen legen und so. Und dann fing sie an, dann geht's los, was gleich eintritt, was ein bisschen später eintritt. Und dann hat sie einfach so aus heiterem Himmel, ohne dass du von der Nachbarin etwas erzählt hast. Ja, also ich habe per Tour vermieden, irgendwas ihr zu sagen. Ich habe immer gesagt, erzähl mal, weil man die hört immer viel, ne? Von wegen, ja, die reden da so global irgendwie. Mhm. Dass die es nachher sich so hinrühren, dass es nachher für jeden passt. Warst du es ein? Ja? Ja, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe sie einfach nur immer erzählen lassen. Alles immer nur erzählen lassen. Warst du jetzt ein einziges Mal bei ihr? Nee, das zweite Mal auch. Und das war noch erschreckender, weil die es richtig präzise jetzt die aktuelle Situation beschrieben hat. Und das wollte, also da ist wirklich, ich saß nur mit Mund offen dann hier und gesagt, das gibt's doch gar nicht. Was hat sie beschrieben? Welche aktuell? Wie gesagt, sie hat eben doch, wie gesagt, ja, jetzt nochmal bestätigt eben, dass ich mich von meiner Freundin getrennt habe, dass es eine schmerzvolle Trennung war. Und das hat sie gleich am Anfang schon gesehen, dass du hast was Schmerzvolles hinter dir, es muss eine Trennung gewesen sein. Danach ging das dann los, die Situation im Moment, dass da ein Jüngerer dazwischen steht, dass ihre Freundin unheimlich da viel mit ihren Fingern drin hat. Gibt es denn jetzt noch eine Prophezeiung von ihr, die noch nicht eingetreten ist und vor der du vielleicht Angst hast? Nee, eigentlich nicht. Also es ist bis jetzt alles eingetreten. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, warum du dahin gehst und dir das sagen lässt. Ja, einerseits Faszination. Und einerseits, ich sag mal, das ist auch so, also, sag mal, wenn du jetzt von so einem Freund länger Zeit zusammen bist und du trennst dich mit dem, ist das irgendwo, sag mal, eigentlich ein gut gemeinter Rat gewesen, haben gesagt, komm, geh doch mal hin, vielleicht sagt ihr ja was Positives. Und im Grunde genommen, das Erste, was sie mir erzählt, war eigentlich alles recht negativ. Und das, was sie mir diesmal erzählt, war eigentlich recht positiv. Und da hat sie wieder so genau berichtet, dass ich wirklich gesagt habe, das kann sie auch gar nicht wissen, woher weiß sie das? Und dann habe ich ihr wieder nichts erzählt. Und habe ihr auch nicht erzählt, dass alles, was sie gesagt hat, eingetroffen ist. Ja. Liegt das jetzt schon ein bisschen, ist das gerade eben passiert, dass du nochmal bei ihr warst? Das ist ungefähr, Moment, 3 Wochen her. 3 Wochen. Ja. Wie viel hast du für diese Session, oder wie man das nennt, bezahlt? Also ich sag mal, bezahlen muss man gar nichts. Man geht oder entweder, man legt da einen 10er hin, man legt 20 Mark hin oder so, oder du gehst einfach raus. Wie viel hast du hingelegt? Ich habe 20 hingelegt. 20 Mark hingelegt. Mhm. Ja, und ich sag mal, ich würde manchmal behaupten, die Frau ist es echt wert. Es ist unglaublich, wie sie das eigentlich wirklich, die sagt Sachen, die kann eigentlich kein anderer wissen. Wirst du nochmal hingehen? Weiß ich nicht. Wenn ich das jetzt beim zweiten Mal jetzt so sehe, muss ich ehrlich sagen, hat man doch seine Bedenken so ein bisschen. Ich meine, es war sehr interessant. Ich will dir ganz offen sagen, dass ich nicht zu solchen Menschen gehen würde. Ich glaube, dass es sowas gibt. Ich glaube, dass solche Leute, dass es Menschen gibt, die eine solche Begabung haben. Aber ich würde es nicht wissen wollen, weil es mir keine Hilfe in meiner jetzigen aktuellen Situation darstellen würde. Ich meine, und ich hätte auch Sorge, dass ich mich von den Prophezeiungen beeinflussen lassen würde. Wir haben gesagt, jetzt hat sie ja alles eigentlich nur positiv eigentlich gesprochen. Ne? Das ist auch wirklich auch wieder vieles, was eingetroffen ist. Gut, aber es kann ja halt auch was sehr Schlimmes, Negatives sein und das belastet einen ja dann auch enorm. Ja, schon, klar. Ich meine, wenn es richtig negativ ist und man sagt so, aber ich sage, tot und so erzählt sie nicht, wenn man jetzt selber todkrank wird oder so. Man sagt nur, gut, wenn Gesundheit, muss man ein bisschen aufpassen, gesünder leben oder so, aber ich sage nicht, dass man jetzt irgendwie stirbt oder sowas sagt. Dir geht es im Moment gut? Mir geht es gut. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen dran zu zerren, wenn die Beziehung kaputt geht, ne? Aber immerhin, das ist ja schon mal eine ganz gute Nachricht. Ja. Ich würde nicht wieder hingehen. Aber das musst du natürlich für dich sehen und entscheiden. Mhm. Aber du hast uns das mal erzählt, dass es sowas gibt. Ich glaube auch wirklich, dass es es gibt, auf jeden Fall. Ja. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss, Holger. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Martin, 33, 34. Ja, hallo. Hallo, Martin. Thema. Thema USA, drohender Kriegseinsatz der NATO. Ja. Ich bin Offizier, Reserveoffizier. Ja. Hauptmann, um genau zu sein. Mhm. Das heißt, ich kann mir ungefähr ein Bild von dem machen, was auf die amerikanischen Soldaten zukommt und auch auf NATO-Soldaten zukommen könnte. Was für ein Bild kannst du dir genau machen? Gut, es kommt darauf an, wo die Amerikaner zuschlagen wollen. Wenn sie wirklich in Afghanistan zuschlagen wollen, wird das für die Amerikaner sehr blutig. Mhm. Wenn sie mit Bodentruppen eventuell sogar da reingehen wollen? Dann wird es mit Sicherheit blutig. Mhm. Vorher würde das vielleicht für die Medien ganz interessant sein, aber... Hast du denn jetzt Angst, dass du in irgendeiner Weise vielleicht auch betroffen sein könntest, du ganz persönlich? Ich ganz persönlich im Moment nicht, aber ich mache mir natürlich Sorgen um meine Kameraden. Mhm. Ich habe einige Kameraden, die in Einheiten sind, die höchstwahrscheinlich bei den ersten Einheiten wären, die dort eingesetzt werden. Mhm. Wie siehst du das denn? Findest du das richtig, dass Deutschland das dann auch mitmacht und tut? Also mitzieht? Ich finde die undifferenzierte Zustimmung unserer Regierung eigentlich empörend. Wenn man sich die Worte anhört, mit denen Bush versucht, sein Volk hinter sich zu bringen, er spricht von einem Kreuzzug, von einem Vergeltungsschlag. Mhm. Das sind eigentlich keine Vokabeln, die einer Demokratie würdig sind. Ich will dir mal sagen, diese Cowboy-Rhetorik von ihm ist nicht würdig des Amtes, was er innehat. So ist es. Ich bin völlig entsetzt, wenn ich das immer höre. Und denke mir, das darf doch nicht wahr sein, dass der mächtigste Mann der Welt so redet, so unsensibel spricht. Und ich finde es empörend, dass unser Außenminister, unser Bundeskanzler sich dorthin stellen und davon sprechen, davon faseln, sie müssten die schwierigste Entscheidung ihres Lebens treffen. Und damit meinen sie ja wohl, sie müssten die Bundeswehr wohl auch in einen solchen Einsatz schicken. Wir müssen uns eins klar machen. Hier haben die Sicherheitsorgane der Vereinigten Staaten von Amerika vollkommen versagt. Mhm. Die CIA bekommt jedes Jahr 40 Milliarden Dollar. Mhm. Das sind fast oder mehr als 100 Millionen Dollar im Jahr. Und sie haben es nicht geschafft, einen ja generalschaftsmäßig geplanten Terrorakt auf Amerika frühzeitig zu erkennen. Dort müssen 50 bis 100 Menschen auf amerikanischem Boden daran gearbeitet haben. Mhm. Die Sicherheitsmaßnahmen für die Flugsicherheit waren absolut unzureichend. Hier muss man ansetzen, hier muss man den Krieg gegen Terrorismus führen, wenn man dieses Wort schon in den Mund nehmen will. Man wird dann eventuell auch im Ausland Staaten neutralisieren müssen, aber das hat mit einem Vergeltungskrieg oder mit einem Heiligen Kreuzzug überhaupt nichts zu tun. Ich muss ja sagen, Martin, dass ich teilweise wirklich mit dir übereinstimme und auch erschrocken bin in den letzten Tagen und meine Stimmung auch gekippt ist, erschrocken bin über die blinde Amerika-Hörigkeit, so ist es, die in unserer politischen Klasse herrscht. Aber auch in den Medien. Auch in den Medien. Man hört kaum etwas, man darf es gar nicht sagen. Peter Scholl-Latour, der sich gewagt hat, bei Christiansen gestern etwas differenziert Amerika zu kritisieren, oder auch Egon Bahr in der ZDF-Talkshow Gunnar letzte Woche, wird von unserem Innenminister so barsch zur Seite geschossen, und man darf es gar nicht formulieren. So ist es. Und der Fraktionsvorsitzende der SPD vorige Woche, Herr Struck, sagt, jetzt sind wir alle Amerikaner. Gut, das kann ich noch verstehen, dass er in diesen, angesichts dieser Bilder hier Solidarität, emotionale Solidarität Ausdruck verleihen wollte. Okay, aber das, was man kritisieren muss, finde ich, auch, dass man zu einem Freund steht, und das Land ist nun mal unser Freund. Die USA sind unsere Freunde. Aber man läuft auch mit einem Freund nicht blind in die Hölle. So ist es. Es muss gestattet sein, die Frage, was hat man denn vor? Und es muss auch gestattet sein, zu sagen, als Freund, das finde ich nicht in Ordnung. Wir sollten einen anderen Weg einschlagen. Ja, es ist eigentlich fast die Pflicht eines guten Freundes. Und das ärgert mich im Moment sehr, dass man man sagt, wir machen mit, aber kein Mensch weiß, wobei man mitmachen. So ist es. Dass da was getan werden muss, sind wir uns ja alle einig. Und dass da radikal vorgegangen werden muss, sind wir uns auch einig. Natürlich, nur ich muss ein klares Ziel haben, das muss ich benennen. Ja. Und ich muss die Mittel nennen, die ich bereit bin einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Genau so. Und all das habe ich bisher noch überhaupt nicht gehört. Und ich habe die große Sorge, es sind jetzt so viele unschuldige Menschen bei diesem schlimmen Terrorakt ums Leben gekommen. Dass das Gleiche passiert vielleicht in der arabischen Welt, dass auch wieder ganz viele unschuldige Menschen einfach ermordet werden. Nur weil nicht differenziert politisch vorgegangen wird. So ist es. Guck dir Afghanistan an. Afghanistan wird regiert von einigen verrückt gewordenen Mullahs. Mhm. Ich sage mal, die große Bevölkerung in Afghanistan ist unterdrückt. Wenn man sich ansieht, wie die Frauen ihre Rechte dort beraubt worden sind. Furchtbar. Es ist ein Volk des Analphabetentums. Ja. Wie will man gegen ein solches Land, ich sage jetzt mal, zivilisiert Krieg führen? Das geht überhaupt nicht. Und machen wir uns auch nichts vor. Afghanistan wäre nicht das, was es heute ist, wenn es Amerika nicht gegeben hätte. Mhm. Die Afghanen sind von Amerika hochgerüstet worden, wie übrigens auch der Irak. Mhm. Also all das sind Spätfolgen aus dem Kalten Krieg, die Amerika mal geführt hat. Das rechtfertigt auf gar keinen Fall diesen Terroranschlag. Mhm. Aber man muss jetzt differenziert vorgehen und man muss vor allem den Geldhahn abdrehen und den internationalen Finanzmärkten dort das Geld abdrehen, wo es wirksam ist. Mhm. Und hier nicht undifferenziert einen Krieg propagieren, der nur für CNN gut ist und sonst nichts. Wir werden dadurch nicht einen Terroranschlag verhindern. Nicht einen. Also es werden wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr werden dadurch. Das ist meine persönliche Sorge. Davon bin ich auch überzeugt. Von der wir alle auch in Westeuropa betroffen sein werden. So ist es. Ja. Und auch eins nebenbei, jetzt will unsere Regierung die Soldaten, auch die Bundeswehrsoldaten, wahrscheinlich einsetzen. Noch ist es ja nicht beschlossen. Mhm. Man müsste sich mal anschauen, was die Regierung in der Vergangenheit für die Wehrfähigkeit der Bundeswehr getan hat. Mhm. Also das Großgerät der Bundeswehr ist ja zum größten Teil gar nicht einsatzfähig. Also ich höre aus all den Worten, die du sagst, die du auch sehr differenziert sagst, auch große Sorge und Angst vor einer Gewaltspirale, die jetzt entstehen könnte. Ja, vor allem vor einer kopflosen Politik unserer Regierung. Mhm. Ja, wobei, wie gesagt, was die großen Schritte anbelangt, unsere Regierung ja leider gar nicht viel zu sagen hat. Das wird ja alles in Amerika entschieden. Das wird in Amerika entschieden, aber für Deutschland muss es unsere Regierung entscheiden. Mhm. Wir folgen nicht blind, sondern das muss der Bundestag beschließen. Mhm. Und wenn er das nicht täte, dann hätte er die Möglichkeit, hier auch differenziert sich zu äußern. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Und ich bin auch froh, dass solche Worte mal in der Öffentlichkeit in meiner Sendung zum Tragen kommen. Denn das ist auch ein Ausdruck unseres Volksempfindens im Moment. Und man darf nicht nur immer pro-amerikanisch reden. Und wenn man kontra-amerikanisch redet, heißt das noch nicht, dass man amerikanisch feindlich ist. So ist es. Und es sind unsere Freunde und wir wollen auch zusammenstehen. So möchte ich mich auch verstanden hören. Ja, so habe ich es auch verstanden und so ist es auch meine Auffassung. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute, Martin. Danke, ciao. Auf wieder. In der Technik, heute Nacht Michael Jansen und morgen haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt, das dürfen meine Kinder niemals wissen. Gibt es in eurem Leben so etwas, das ihr sagt, das dürfen meine Kinder niemals von mir wissen? Wir sind ab 0 Uhr erreichbar morgen und um 1 Uhr im Radio Und im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, bei 1 Live. Bis morgen. Ciao.